Reise zu dem Heiland, dem treuen Retter bei. Glaub an Jesus, den Herrn von ganzem Herzen, und du wirst ewig glücklich sein. O komm zu Jesus, zu Jesus, sie erwartet, lass ihn ein. O komm zu Jesus, zu Jesus, er will heut dein Retter sein. Denn der Heiland als König wird erscheinen, ist beendet die lange Gnadenzeit. Und zählt Jesus dich dann nicht zu den Seinen, gibt's für dich keine Seligkeit. O komm zu Jesus, zu Jesus, sie erwartet, lass ihn ein. O komm zu Jesus,